Sei nicht vorschnell mit dem Munde, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott auszusprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf Erden, darum seien deiner Worte wenige. Denn Träume kommen, wo viel Sorge ist, und törichtes Gerede, wo viel Worte sind. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so säume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren, was du gelobst, erfülle. Besser, du gelobst nicht, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Munde nicht, deinen Leib in Schuld zu bringen, und sage nicht vor dem Boten Gottes, es war eine Übereilung. Warum soll Gott zürnen über dein Gerede und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielem Träumen und Reden gibt es auch viel Eitles. Fürchte vielmehr Gott. Wenn du Bedrückung des Armen und Entziehung von Recht und Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so wundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher wacht über den anderen und ein Höchster über sie alle. Aber ein Vorzug für ein Land ist alle Wege ein dem Ackerbau ergebener König. Wer Geld liebt, wird Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, hat keinen Nutzen davon. Auch das ist eitel. Mehrt sich das Gut, so mehren sich, die es verzehren, und welchen Gewinn hat sein Besitzer davon, als den Anblick? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, mag er wenig oder viel essen, aber den Reichen lässt der Überfluss nicht zum Schlafen kommen. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich sah unter der Sonne, Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück gehütet wird. Geht dieser Reichtum durch einen schlimmen Fall verloren, und hat er einen Sohn gezeugt, so bleibt nichts in dessen Hand. Wie er aus seiner Mutterleibe hervorgegangen ist, so wird er nackt wieder dahin gehen, wie er gekommen ist, und wird nichts davon tragen für seine Mühe, das er mitnehme in seiner Hand. Auch das ist ein schlimmes Übel, genauso, wie er kam, wird er davon gehen, und was für Gewinn hat er davon, dass er sich müht in den Wind? Dazu sind alle seine Tage in Finsternis und Trauer und viel Unmut und Leid und Verdruss. Fürwahr, was ich als gut, als schön ersehen habe, ist dies, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei aller seiner Mühe, womit er sich müht unter der Sonne, alle seine Lebenstage hindurch, die ihm Gott gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze verliehen und instand gesetzt hat, davon zu genießen und sein Teil dahin zu nehmen und sich an seiner Arbeit zu erfreuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn ein solcher denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, indem Gott die Freude seines Herzens gewährt.